1. Elihu fu mit seinen Ausführungen fort und bat im weitere Aufmerksamkeit. 2. Er bat hi ob ein wenig jeddelt, damit in weiter unterweisen kon, die im Namen Gottes noch mehr zu sagen habe. 3. Er biebsichtigte, sein wissen aus umfassenden Quellen zu schöpfen, die gerechtig keit sein Schöpfers offentlich zu bestätigen. 4. Oversichert hi ob, das sein Wort der Wahrheit entsprechen und es mit jemandem zu tun habe, der überfundiert Erkenntnis verfüge. 5. Obwohl Gott über eingewaltig Markt und einen starken Geist verfügt, verachtet niemanden, sondern handelt stets besonnen. 6. Erlass den Gottlosen nicht angestraft geworden, waren den Unterdrückten und Elenden zu ihrem Recht verhilft. 7. Gott wendet seinen Blick niemals von den Gerechten ab, viel mehr setzt er sie dauerhaft auf Thron neben Koniger, sie zu erhöhen. 8. Falls sie jedoch in Ketten gelegt oder durch die Fesseln des Elends gefangen geholten werden, hat dies einen bestimmten Grund. 9. In solchen Situationen halte ihnen verwehrholten und eisenden vor, sie sich in ihrem Stolz überhoben haben. 10. Auf dies weise offnet Gehor Verwarnungen und fordert sie nach drücklich auf, sich von ihrem Unrecht abzuwenden. 11. Wenn sie bereitwillig gehorchen und sich im unterwerfen, werden sie den Rest ihres Lebens in Wohlstand und Freude verbringen. 12. Sollten sie jedoch den Gehorsam verweigen, werden sie durch Gewalt umkommen und aufgrund ihrer eigenen Verblendung sterben. 13. Menschen mit einem Gottlosen hasen Hofen Zornen und rufen Gott nicht im Hilfen, selbst wenn sie Disziplinierung fesselt. 14. Infolgedessen sterben sie bereits in ihrer Jugend, und erleben endet vorzeitig unter unwürdigen Umständen. 15. Gott rettet die Leidenden gerade durch Erelend, indem die Drangsal nutzt, ihr Empfanglichkeit für seine Botschaft zu fordern. 16. Auch Hiob wollte aus der Bedrängnis in die Freiheit führen, wo überfluss und ein reich gedeckter Tisch auf in gewartet hatten. 17. Da Hiob jedoch erteilte der Gottlosen festhold, wer denn in die Konsequenzen des Gerichts und der gerechte Kietnan unweigerlich treffen. 18. Assolti darauf ochten, das sein Zorn in nicht zum Spot verleitet und das sich nicht durch die Gross eins Losgelds beren last. 19. Weder sein Reichtum noch all sein Kraft anstrengen werden ausreichen, in one Gottes Hilfe aus der not zu befreien. 20. Solti sich nicht nach der Dunkelheit seinen, in der Wolke plötzlich von ihrem Platz weggerissen werden. 21. Hiob muss sich darver hüten, sich dem unrecht zuzuwenden, da anscheinend das Sundigen dem Ertrigen von Leiden vorsieht. 22. Es ist offensichtlich, dass Gott durch sein Kraft erhaben handelt, es gibt keinen Herrscher oder Lehrer, der im ebenbürtig wäre. 23. Niemand kann Gott vorschreiben, welchen Weg einzuschlagen hat, und niemand darf es wagen, im Unrecht vorzuwerfen. 24. Stattdessen sollte Hiob daran denken, Gottes Taten zu preisen, die schon immer von den Menschen in Leidern besungen werden. 25. Die gesamte Menschheit kann dies Werk betrachten, auch wenn die Sterblichen seine aus einer gewissen Distanz wahrnehmen können. 26. Gott ist so erhaben, dass unser Verständnis übersteht, und die Anzahl seiner Jahre bleibt für menschlich Forschungen grundlegend. 27. Ist es, der die Wassertrap von Aufwart sieht, damit sie später als Regen aus dem Nebel herabsicken. 28. Dies Fügtigkeit lassen die Wolken schließlich herabrieseln, so dass sie in reichem Maß auf die Menschen niederfallen. 29. Wer kann schon wirklich begreifen, why sich die Wolken ausbreiten oder why das gewaltige Donnen aus seinem Zeltinstedt? 30. Er breitet sein Lichtum sich aus und bedeckt damit sogar die tiefsten Wurzeln des Meers. 31. Durch dies Natigewalten Halter gericht über die Wolke, warende gleichzeitig Nahrung in großer Fülle bereitstellt. 32. Er verbirgt den Blitz in seinen Handen und schludert in Gesielt gegen sein Widersacker. 33. Das Grollen des Donners kundigt sein Kommenen und offenbart seinen Eifer gegen als unrecht.